Hi, people. Hey Leute. How are you guys doing? Wie geht es euch? Look, the three offers of this world. Die drei Angebote dieser Welt. You know, John talks about this. Johannes spricht darüber. He talks in 1 John chapter 2 about things that this world has to offer. Er spricht in 1. Johannes 2 über Dinge, die die Welt anzubieten hat. The desire of the flesh. Das Begehren des Fleisches. The lust of the eye. Die Lust der Augen and the pride of life. Und Hochmut. You know, these are the three things that are so part of the system of this world. Diese drei Dinge sind so sehr Teil des Systems dieser Welt. You know, the lust of the flesh. Das Begehren des Fleisches. When the Bible talks about the lust of the flesh, wenn die Bibel über die Lust des Fleisches spricht, I believe that what it actually means, ich glaube, was das tatsächlich bedeutet, it means that we are driven by our natural instinct. Es bedeutet, dass wir durch unseren natürlichen Instinkt getrieben werden. You know, whatever our flesh wants, that's what we give it. Was immer unser Fleisch will, dem geben wir nach. May I challenge you a little bit, just a little bit? Darf ich dich ein wenig herausfordern? Nur ein wenig. Most people are driven by what they eat according to the taste buds and not what the body needs and what's good for them. Wenn es ums Essen geht, werden die meisten Menschen von den Geschmacksnerven gesteuert und nicht, was ihr Körper braucht und gut für sie wäre. Now God gave us our taste buds, so that's good. Gott hat uns unsere Geschmacksnerven gegeben, das ist gut. But think about how many food addictions there are because we are not driven or we don't eat by what we need, but by we are driven by taste buds. Überlege mal, wie viele Essenssüchte es gibt, weil wir nicht essen, was wir brauchen, sondern gesteuert werden von dem, was uns schmeckt. You know, the world lives simply by the desires of the flesh. Die Welt lebt ganz einfach gemäß den Begierden des Fleisches. You know, I want this, I'm gonna have this. Ich will dies, ich werde dies bekommen. Even if it gets me into debt. Sogar wenn es mich in die Schulden treibt. You know, if I desire it, I'm gonna have it. Ich wünsche es mir, so hole ich es mir. A lifestyle like this makes no sense because it is part of the system of this world. Ein solcher Lebensstil macht keinen Sinn, weil es Teil vom System der Welt ist. Do what you like and be happy. Mache, was du willst und sei glücklich. Secondly, the lust of the eyes. Zweitens, die Lust der Augen. So, we see it and we know we must have it. Wir sehen und dann wissen wir, dass wir es haben müssen. Oh my God, I never even saw this. I have to have this now. Oh mein Gott, ich habe das noch nie gesehen. Ich muss das haben, jetzt. That's how the devil tempted Eve. So hat der Teufel Eva versucht. Just look, look, look, and then when you see it, finally you have to have it. Nur schauen und dann, wenn man schaut, muss man es schließlich haben. The system in this world basically has absolutely no self-control. Das System dieser Welt hat im Grunde genommen keine Selbstkontrolle. Why? Warum? Because very, very simply. Der Grund ist sehr einfach. The whole system is driven by the desire of the flesh and by the lust of the eye. I see it, I want to have it. Das ganze System ist durch die Begierde des Fleisches und die Lust der Augen gesteuert. Ich sehe es, ich will es haben. That's not how we as Christians are supposed to live. So sollten wir Christen nicht leben. Thirdly, the pride of life. Drittens, Hochmut. We boast of everything that we have achieved instead of we boast what God has done through us. Wir rühmen uns mit allem, was wir erreicht haben, anstatt mit dem, was Gott durch uns getan hat. It's really interesting, you know, how Paul was telling about the great things that God did through them. Es ist wirklich interessant, wie Paulus die großartigen Dinge erzählt, die Gott durch sie tat. It's interesting how Paul says that look who God has chosen. Es ist interessant, wie Paulus sagt, schau, wen Gott gewählt hat. He says this to the Corinthians. Er sagt dies zu den Korinthern. He says, look, where are the smart? Where are the clever? Er sagt, wo sind die Schlauen? Wo sind die Intelligenten? Wo sind die Weisen? You know, he's basically saying that God uses the simple things of this world to defy the clever. Er sagt im Grunde, dass Gott die einfachen Dinge dieser Welt nutzt, um den Klugen zu trotzen. You know, but this world is driven by the pride of life. Everything that I've Die Welt wird vom Hochmut gesteuert. Alles, was ich erreicht habe. That is a very dangerous and a wrong way to live life. Das ist sehr gefährlich und ein falscher Weg, das Leben zu leben. Without knowing if adapted us to this wrong system. Ohne es zu ahnen, haben wir uns diesem falschen System dieser Welt angepasst. We do belong to different systems. Wir gehören zu einem anderen System. In the kingdom of God, in the true heavenly city, im Königreich Gottes und in der wahren himmlischen Stadt, here's what's happening. Passiert Folgendes. We are neither driven by the lust of our eyes, weder werden wir von der Lust unserer Augen gesteuert, nor by the lust lust of our flesh, noch von der Begierde des Fleisches, nor have we been driven by the pride of life, noch wurden wir vom Hochmut gesteuert, thinking that whatever we have done in this world is all nothing else but our achievement, zu denken, dass alles, was wir erreicht haben, nur unsere Leistung ist. That's how this world thinks. So denkt diese Welt. The more you've conquered, the more important you are, and then you are the big guy. Je mehr du erreicht hast, je wichtiger du bist, dann bist du der große Kerl. That's not live as people who love the world and the system of this world. Lass uns nicht so leben als Leute, die diese Welt und das System dieser Welt lieben. Let's live in a different way. Lass uns anders leben. Because to love the world is an enemy of the soul. Denn die Welt zu lieben ist ein Feind der Seele. Guys, thank you. Leute, danke. Tomorrow we will continue. Morgen geht es weiter. There are a lot of enemies of the soul left. Es sind viele Feinde der Seele übrig. Gonna keep going for a while. Wir werden eine Weile weitermachen. Thank you. Danke.